WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht und das Thema heute Nacht heißt: Mein Glaube ist mir heilig. Ich möchte sehr gerne mit tiefgläubigen Menschen sprechen, also mit Leuten, bei denen der Glaube an erster Stelle im Leben steht. Gerne zunächst mit Vertretern oder Anhängern der großen Weltreligionen, Christen, Moslems, Juden, Hinduisten, Buddhisten, aber gerne auch mit Leuten, die eine ganz eigene und vielleicht ungewöhnliche Glaubensform leben. Dazu gehören zum Beispiel auch Satanisten. Und mit Menschen, die sagen, mein Nichtglaube ist mir heilig, also mit Atheisten, die sagen, ist alles Quatsch, ich glaube daran nicht, ich lebe im Hier und Jetzt und wenn es vorbei ist, Stecker raus, Maus tot, das war's dann. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Anrufer heute und der erste Anrufer ist 20 Jahre alt und heißt Daniel. Hallo Daniel. Hi Jürgen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist zu unserem Glaubensthema. Ja, finde ich auch cool. Ja, da bist du ein tiefgläubiger Mensch. Ja, genau. Welcher Glaubensrichtung hängst du denn an? Also ich glaube an Gott mit seinem Sohn Jesus. Also ein Christ bist du? Ja, genau, ich bin Christ. Und gehörst du der evangelischen Kirche an, der katholischen Kirche an? Also ich gehe in eine freie Gemeinde. Wir haben hier in Paderborn einige dieser freien Gemeinden. Ja. Ja, genau. Also unter keinem Dachverband oder keiner großen Kirche. Wie heißt diese freie Gemeinde? Hat die einen speziellen Namen? Also meine Gemeinde speziell, die heißt Christliche Gemeinschaft Paderborn, e.V., also Verein, in Paderborn eingetragen. Genau, ja. Erklär uns doch mal, was jetzt das Besondere an deinem Glauben ist, zum Beispiel gegenüber dem Glauben eines Menschen, der in der evangelischen Kirche, in der großen evangelischen Kirche organisiert ist. Also was jetzt genau der Unterschied zur evangelischen Kirche ganz detailliert ist, kann ich jetzt nicht alles nennen, aber ich kann ja sagen, ich glaube an Gott mit seinem Sohn Jesus, also auf jeden Fall bibeltreu. So wie es in der Bibel steht. Ah, das ist schon wichtig. Also genau, wortwörtlich bibeltreu. Ja, genau. Ehrlich? Ja. 7 Tage Schöpfung? Ja, genau. Das auch. Ganz im Ernst jetzt, du glaubst, dass Gott in 7 Tagen die Welt und das Universum geschaffen hat? Ja, genau. In reinem Gewissen. Bitte? Bitte? In ganz reinem Gewissen, auf jeden Fall. Mit ganz reinem Gewissen? Ja. Da könnte ich ja eigentlich sagen, ich glaube an den bösen Wolf und an Hänsel und Gretel. Ja, als ich die Schöpfungsgeschichte das erste Mal gelesen habe, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 20, war 18 Jahre lang Atheisten größtenteils, dann Agnostiker, habe mich vor 2 Jahren für Jesus entschieden. Als ich da das erste Mal die von der Schöpfungsgeschichte so richtig gehört habe im Detail. Das war auf einer Sommerfreizeit. So als ich 14 war, organisiert von den freien Gemeinden hier zusammen. Da haben wir hier so eine Ferienfreizeit, eine Woche volles Programm mit Sport und Spielen und dazu eben auch Botschaften. Und das Thema dieses Jahr, das Jahr damals war eben die Schöpfungsgeschichte, dachte ich so, wow, was ist das denn? Ja. Aber Daniel, jetzt ganz im Ernst. Alle seriösen Wissenschaftler auf der Welt erklären uns die Evolutionstheorie. Selbst die katholische Kirche akzeptiert die Evolutionstheorie. Es gibt für ganz viele Dinge handfeste wissenschaftliche Beweise. Und du willst uns erzählen, dass ein Gott in 7 Tagen die Welt geschaffen hat? Ich kann ja da anfangen. Weißt du, was ich studiere? Ich studiere Physik. Nein. In Paderborn. Ja. Du bist auch noch Naturwissenschaftler. Genau. Wie kann man denn dann daran glauben? Das ist doch wirklich wie an ein Märchen glauben. das war der Kniff, warum ich eben das, warum ich mich nicht früher für Gott entschieden habe, weil, und zwar, ich habe immer geglaubt, ich habe auch Dokus leidenschaftlich geguckt, über Astronomie und so, wo es auch darum ging. Ich habe immer geglaubt, dass die moderne Wissenschaft, Physik, Mathe und so weiter, die Welt komplett erklären kann, ne? Die ganzen Vorgänge und wie es war und Urknalltheorie, das schien mir so einleuchtend, ne? Weil das hat sich ja voll gut angehört. Mhm. Bis ich mal irgendwann gecheckt habe, da war ich 16, dass, oder 17, dass der Atheismus an sich eigentlich vollkommener Schwachsinn ist. Weil das, woran ich geglaubt habe, war, dass die Wissenschaft die Welt erklären kann, was aber nicht richtig ist, sondern... Ich unterbreche mal ganz kurz. Ein seriöser Wissenschaftler wird dir nicht sagen, dass er rundherum die Welt erklären kann. Er wird nur sagen, oder auch Astrophysiker, dass man große Bereiche mittlerweile erklären kann. Letztendlich kann ein Wissenschaftler die Welt natürlich nicht erklären. Aber das heißt ja nicht, dass irgendein großer Gott mit Rauschebart in 7 Tagen die Welt erschaffen hat. Jetzt ja nicht von einem Gott drauf spart. Also, um meinen Gedanken noch zu Ende zu führen. Die Wissenschaft kann die Vorgänge beschreiben, ja? Mhm. Man kann die beschreiben mit mathematischen Modellen und dadurch Erkenntnisse gewinnen, wie gewisse Naturvorgänge funktionieren. Kannst du dir einen Computer bauen, theoretisch, ne? Mit dem Wissen, was dir ansammelt, durch Messungen und Berechnungen. Ja. Aber wenn man in die Rückrechnung geht, in die Zeit, das ist schon etwas ganz anderes. Wenn man mit den Modellen von heute ausgeht, dann kommt man klar mit den ganzen Berechnungen auf die Urknalltheorie. Aber warum ich trotzdem sage, dass ich an die Schöpfungsgeschichte glaube, sind zwei Sachen. Und zwar einmal, man kann das perfekt auf eine Waagschale werfen. Es ist nämlich dieser Glaube an die Urknalltheorie ist nämlich ebenso ein Glaube, ne? Ein Glaube bis zu einem gewissen Punkt. Die Erklärungsmuster hören genau da auf, wo die Frage gestellt wird, wer hat es zum Knallen gebracht und wo hat es geknallt? Da hört die Wissenschaft auf, Antworten zu geben. Aber bis dahin können sie sehr gute Antworten geben. Man kann erdgeschichtlich, das muss ich dir als Physikstudent nicht erzählen, was man erdgeschichtlich alles zurückentwickeln kann, wie die Entwicklungen waren der verschiedenen Lebewesen, der Affen, der Neandertaler zum Menschen und weiß ich was alles. Das kann man doch als logisch und einigermaßen klar denkender Mensch nicht zur Seite wischen. Ja, wenn du, also ich als Physikstudent kenne ja die Methoden, mit denen zum Beispiel die Altersberechnung bestimmt wird, zum Beispiel die C14-Methode, da wird ein Kohlenstoffisotop gemessen. Das ist jetzt zu kompliziert, das kapiert jetzt kein Mensch. Also es wird Radioaktivität gemessen und dadurch wird das Alter bestimmt. Ja. So läuft das von Knochen und so. Mhm. So, die Sache ist, dass dieses Verfahren wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr vage funktioniert. Da hat mal ein Wissenschaftler aus Spaß seinen vor 2 Jahren verstorbenen Schäferhund ausgegrammten Knochen ins Labor geschickt. Die haben das dann mit der C14-Methode untersucht und dann gesagt, ja, das ist ein 200 Millionen Jahre alter Triceratops irgendwas Dinosaurier. Okay, da können wir jetzt nichts Konkretes zu sagen. Das ist ein Kreationismus, den du da vertrittst. Das ist eine Glaubensrichtung. Aber nochmals gesagt, selbst die katholische Kirche glaubt an die Evolutionstheorie. Ja, die katholische Kirche, die ist nicht... Ja, die handelt nicht wirklich bibeltreu, was das betrifft. Wenn sie mal eben wenn die Heilige Schrift, also die Bibel, das Wort Gottes, als Fundament nehmen, aber dann quasi so bildlich gesagt darin rumkrickeln, dann ist das, finde ich, dann ist das menschlich und nicht wirklich das Vertrauen, dass Gott sein Wort, dass Gott es nicht schafft, sein Wort uns unverändert, so wie es auch gewesen ist, unter die Menschen zu bringen. So, woher weißt du denn, dass das, was wir heute in den heutigen Schriften lesen, dass das Gottes Wort ist? Also wir hatten letzte Woche erst, und da kommt jedes Jahr, da hatten wir in unserer Gemeinde so einen Vortrag von einem Archäologen, der in Israel Ausgrabungen macht. Und die haben, also es wurden vor einigen Jahren in Qumran Schriftrollen gefunden. zufällig von so einem Ziegenhirten, der seine Ziege da gesucht hat, in den Tonkrügen. Aber diese Schriftrollen sind irgendwann von Menschen geschrieben worden. Ja, und zwar vor 3000 Jahren. Und du weißt nicht, was diese Menschen vielleicht ihrem Schöpfergott alles in den Mund gelegt haben und das dann niedergeschrieben haben. Niemand weiß es. Und was in all den vielen Übersetzungen, die es bis heute gibt, von der Bibel, was da wiederum hinzugedichtet wurde oder weggelassen wurde. Das ist doch kein Buch, was vom Himmel gefallen ist und seitdem unverändert ist. Also ich habe mehrere Übersetzungen und bei den deutschen Übersetzungen ist es besonders erstens bemerkenswert, dass die vor allem zum Beispiel Elberfelder und Luther, die halten sich sehr an den Urtext. Also ich habe auch ein bisschen altgriechisch, so bin ich da rangegangen. Ne? Aber wir beiden sind uns einig, dass es ein Sammelsurium von Quellen gibt und keiner so richtig weiß, was denn nur die Urquelle ist. Aber ich glaube, das können wir beide gar nicht vertiefen. Fragen wir es konkreter. Du glaubst an den wörtlichen Inhalt der Bibel. Ja, genau. Das heißt, du glaubst an Adam und Eva. Ja. Du glaubst an die Rippe. Ja. An den Apfel. Ja, oder die Frucht, was auch immer war. Und die Vertreibung aus dem Paradies. Genau. Und du bist Physikstudent. Ja, ich bin Physikstudent. Drittes Semester. Entschuldige, wenn ich da lache, da bin ich ja wirklich draußen. Das ist mir unbegreiflich, wenn man das... Nichts gegen den Glauben, aber es ist mir unbegreiflich, wie man das so wortwörtlich nehmen kann. Es ist ja fast ein naiver Kinderglaube. Nee, es ist eben nicht. Und zwar, wenn man die Schöpfungsgeschichte das erste Mal liest, dass es einem nach heutigen Stand sehr krass vorkommt, aber man darf eben... Nee, krass kommt mir das nicht vor. Ich habe die 100-mal gelesen in meinem Leben. Die kommt mir nicht krass vor, die kommt mir vor wie ein schönes Märchen. Wie ein Gleichnis vielleicht. Aber nicht wie eine Dokumentation. Unsere Erde ist nicht in 7 Tagen geschaffen worden. Alle Beweise, alle naturwissenschaftlichen Beweise sprechen dagegen. Es gibt nicht einen naturwissenschaftlichen Beweis, der für diese wortwörtliche Theorie spricht. Ja, wir werden es auch mit physikalischen Rückrechnungen beweisen, dass die Welt in 7 Tagen geschaffen wurde. Natürlich kommt man mit den Rechnungen, die man hat, auf diese gigantischen Zahlen raus. Von den Jahren. Und darüber hinaus kannst du zum Beispiel zurückrechnen, was du vor einem Jahr gemacht hast. Da kannst du ja alles Mögliche gemacht haben. Und deswegen allein der Gedanke der Zeitrückrechnung auf hunderte Milliarden Jahre, dass man da einfach mal sagt, wie es war, aufgrund von mathematischen Modellen und Simulationen, das finde ich naiv. Dass man einfach sagt, das ist so. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wissenschaftlich Fakten sind. Gehen wir mal weiter ins Neue Testament, die Offenbarung des Johannes. Das ist ja ein Horror-Thriller. Ja. Da wird einem Angst und Bange und da wird beschrieben ein Weltuntergangsszenario. Ja, genau. So wird es dann auch werden. Ja, so wird es dann auch werden. Weil das da so steht. Ja, exakt. Es ist Wort. Warum sollte es dann nicht so sein? Ja, aber die zentrale Grundfrage, Daniel, ist immer, woher nimmst du die Gewissheit, dass das Gottes Wort ist und nicht menschliche Fantasie? Der Glaube. Ja, aber dann ist es wirklich Glaube. Dann könnten wir auch an Asterix und Obelix glauben. Jetzt kommt das Und. Nehmen wir mal das mit dem Wolf. Du kommst mir mit dem Wolf und sagst, ja, der Wolf hat die Welt ausgepustet und die war da. Mhm. Und stellst daneben die Schöpfungsgeschichte und die Bibel. Dann und zwar 2 dicke Bücher. Ja, was würde ich dann machen? Ich würde sie lesen. Und ich würde lesen, wie Gott ist, was er gemacht hat, warum er Jesus auf die Welt geschickt hat, wie Jesus gelebt hat, was er gemacht hat. Und ich habe da einfach gesehen, dass das, was da steht, übrigens, die Bibel wurde über mehrere tausend, über 1500 Jahre zusammen, sind die Schriften entstanden. Umso schlimmer, was über Jahrtausende entsteht, verändert sich immer und immer und immer wieder. Nee, eben nicht. Zum Beispiel Genesis war erste Schrift und Wollen wir es nicht zu theologisch machen? Wollen wir noch ein paar Fakten oder praktische Dinge fragen? Du bist ein junger Mann, 20 Jahre alt, hängst diesem Glauben an. Was bedeutet Sexualität für dich? Sexualität. Ja, also Gott hat, also Jesus hat das Gebot gegeben, dass man nicht vor der Ehe Sex haben soll. Also ich habe eine Freundin und Du hältst dich dran. Du wirst also vor der Ehe keinen Sex haben. Ja, weil das sind nicht einfach so Gebote, die aus dem Nichts gegriffen sind. Jesus hat gesagt, du darfst vor der Ehe keinen Sex haben. Nein, das war ein Apostel, genauer gesagt. Aber genau. Wer weiß, wie der Apostel wiederum drauf war, dass er das so verlangt hat. Das ist die Sache. Nein, um auf das Problem jetzt hier zurückzukommen, das ist jetzt wichtig. Du gehst da jetzt richtig kritisch dran, das kann ich voll verstehen, Domian. Die Sache ist, ich habe das gelesen und ich habe einfach festgestellt, dass das, was da steht, das, was die Apostel schreiben in den Briefen oder was in den vier Evangelien steht und auch davor im Alten Testament, dass das, was geschrieben ist, was Gott ist und was Gott zeigt, dass das nicht einfach so von Menschen ausgedacht sein kann. Okay, das ist jetzt dein Glaube, das hast du gerade ja schon so unterstrichen. Noch eine Frage zur Sexualität. Onanierst du? Nein. Und das darf man auch nicht? Also, wenn man sich damit beschäftigt, dann nein. Nein. Darf ein Mann mit einem Mann schlafen? Nein. Aha. Ja, also eine sehr tolerante und freie Religion, die du da ausübst. Ist für mich eher wie ein Gefängnis, klingt mir das. Ein geistiges Gefängnis, ein geistig-moralisches Gefängnis. Das ist kein Gefängnis. Du hast mich nicht gefragt überhaupt. Du hast jetzt so gefragt, was so, ja, zum Beispiel Schöpfung und Offenbarung, dass ob ich echt daran glaube. Du hast nicht gefragt, was jetzt mein Glaubensinhalt ist. Was ist dein Glaubensinhalt? Mein Glaubensinhalt ist, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat. Mhm. Einmal, erstens, er hat ja komplett sündenfrei gelebt, ne? Mhm. Er hat den Menschen zeigt, wie man richtig lebt. Er ist das Beispiel schlechthin. Mhm. Dann, er ist gestorben am Kreuz. Mhm. Und zwar, dass die Bedeutung ist überhaupt viel noch nicht klar. Er ist gestorben, und zwar, das muss man sich mal vorstellen, er ist gestorben am Kreuz für die Sünden von allen Menschen, die Sünden begangen haben und von allen Menschen, die Sünden begehen werden. Das heißt, gegen Gottes Gebot verstoßen. Okay, das ist ja so auch die Richtlinien der Kirchen, das erklären die ja genauso. Das so erklären es Christen. Und genau. So ist dein Glaube, den ich natürlich respektiere. Die Kritik geht dann eher so in diese Richtung, die wir gerade besprochen haben. Daniel, ich sehe gerade, dass wir uns schon eine ganze Weile unterhalten, aber das ist natürlich auch ein kompliziertes Thema, was man nicht in ein paar Minuten so abhaken kann. Ja, das ist schade. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du dich auch mit deiner Haltung, mit deinem Glauben hier gemeldet hast, wohl ahnend, dass ich das nicht so befürworte und dass das nicht mein Ding ist. Dafür danke ich dir sehr. Und wir haben ja auch aufgerufen heute dazu, alle möglichen Glaubensrichtungen hier zu hören. Mhm. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir für dein Leben und für den Glauben, wenn du in dem Glauben dein Glück findest, dann ist es das Richtige für dich. Alles klar, insofern wünsche ich dir alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, Daniel. Tschüss. Ciao. So. Mein Glaube ist mir heilig, das ist das Thema. Und die erste Anruferin. Lorin. Lorin, 31. Genau, aus Berlin bin ich, genau. Aus Berlin. Und du bist auch eine gläubige Frau. Genau, ich bin als Kind schon tiefgläubig gewesen, bin allerdings in einem atheistischen Elternhaus groß geworden und da hat man mir den Glauben sozusagen ein bisschen reglementiert oder verboten. Moment, du warst als kleines Kind schon gläubig? Ja. Ohne, dass die Eltern dich dahin geführt haben? Das ist ja interessant. Hat dich irgendjemand anders hingeführt? Oma, Opa oder irgendjemand? Nee, gar keiner. Also meine ganze Familie ist eigentlich atheistisch. Und ich hatte aber immer schon so ein Gespür als Kind, dass da irgendwie mehr ist. Also dass ich unendlich geliebt werde und dass es halt einen Gott für mich gibt. Ja. Und dann haben die Eltern dir das aber ausgetrieben nach dem Motto, es gibt keinen Gott und es gibt nichts Höheres. Also ausgetrieben nicht, aber halt unterbunden. Also es hat keiner mit Gewalt gesagt, nee, du darfst nicht. Ja, aber ja. Es war halt so, ich wurde halt nicht in den Konfirmandenunterricht geschickt. Und ich erinnere mich noch, einmal waren wir in Salzburg und da wollte ich halt so eine Kreuzkette haben. Und da hat meine Mutter gesagt, nee, die gibt's nicht. Da war ich 6 Jahre alt. Und dann hat sie gesagt, nee, die gibt's nicht. Und das war's für katholische Leute. Und wir sind nicht katholisch. Und die Kette gibt's nicht halt. Mhm. Wann hast du denn, als kleines Kind hast du gerade gesagt, du hast das Gefühl gehabt, da ist irgendwas Größeres noch. Das mich liebt und beschützt halt. Ja. Das war aber dann noch kein Glaube im christlichen Sinne, nee, oder? Eigentlich nee, eigentlich gar nicht. Also es war halt nur so ein Gefühl, dass es da halt doch irgendetwas gibt. Erzähl mal weiter. Also dann die Kindheit hast du gerade schon angerissen. Wie ging es dann weiter? Genau, also ich bin dann aufs Land gezogen und hatte da viele Kinder halt, die in die Konfirmandenunterricht gehen. Und dann wollte ich halt auch, durfte aber nicht. Und als ich dann 16 war, habe ich mich als Erwachsene taufen lassen im Dorf. Also taufen lassen bei der evangelischen genau. Kirche, ja. Okay. Und es war auch ein bisschen witzig, weil ich nämlich nach der Taufe, also es war eine Erwachsene-Taufe halt, wozu ich mich dann frei entschlossen hatte und nicht so ein Kind, was halt das Wasser so rüberbekommt, ohne dass es irgendwie einen Willen äußern kann. Und der Pastor meinte danach, dass ich total strahle und dass er sowas noch nie gesehen hat. Also, dass ich da so glücklich bin danach. Klar, wenn man das freiwillig macht, ist das ja, ist man ja mit dem Herz wirklich dabei. Und als Baby kriegt man nichts mit davon. Dann muss man es ja über sich ergehen lassen. So, das stimmt. Das heißt, du bist jetzt heute eine gläubige Christin. Gewesen. Also, ich bin immer noch in der evangelischen Kirche drin. Aber ich gehe halt nicht mehr in die Kirche. Also ich hatte also 1,5 Jahre lang hatte ich Theologie studiert. Und es war allerdings, mein Pastor hatte mir dazu abgeraten, er wollte, dass ich an eine Uni gehe und ich war in so einer kleinen Bibelschule. Und da herrschten fast schon, also da herrschten eigentlich schon richtig starke Strukturen. Und es war fast schon so Richtung Sekte und also ich war, die meinten halt, ich bin nicht gläubig genug und ich bringe mich nicht genug in die Gemeinschaft ein. Und wurde dann nahegelegt, entweder ganz da ins Internat zu ziehen und noch viel mehr zusammen zu beten und zu machen und zu tun, oder aber ich müsste das verlassen. Und ich bin dann freiwillig dann ausgestiegen, also habe das Studium dann abgebrochen. Ah, ich verstehe. Was bist du denn heute? Genau, heute bin ich Schamanin. Du bist Schamanin? Das klingt ja interessant. Was ist eine Schamanin? Ja, Schamanin heißt eigentlich derjenige, der mit Feuer arbeitet. Also es kommt halt früher entweder aus Sibirien oder halt aus Südamerika, wo halt die ersten Schamanen, Völker und Kulturen waren. Und ich bin eigentlich durch einen Flyer dazu gekommen. Also ich habe mich halt auch immer so für Esoterik und solche Sachen interessiert. Also war jetzt nicht so ein Hardliner, dass ich sage, nur evangelischer Glaube oder nur Atheismus oder nur katholischer Glaube. Und ich bin durch so einen Flyer bin ich an eine Schamanin gekommen, die in meinem Nachbardorf praktiziert hat. Aber vielleicht dann, erklärst du uns mal, wo du weiter erzählst, was glaubt ein Schamane? Genau, also der Schamane, der verbindet sich halt mit allen Wesensheiten, die er kennt. Also witzigerweise, ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, viele denken, wenn man mit Erzengel Michael oder mit Gott oder dem Heiligen Geist sich verbindet, das kann kein Schamane sein. Aber die Schamanen sind halt sehr offen. Also das heißt, ich frage immer zwischendurch, dann wird es klarer. Das heißt, letztendlich bist du offen für alle Religionen der Welt. Genau, das ist mir wichtig. Und nimmst die quasi auf und respektierst den Glauben von allen gläubigen Menschen. Kann man das so sagen? Also für mich gibt es sowieso nur eine Religion und die ist halt die Vielfältigkeit. Also mein Glaube ist halt, dass Gott sich jedem Volk anders offenbart. Halt den Juden im Judentum, halt den anderen, den Indianern im indianischen Glauben. Also für mich gibt es nicht einen Glauben, sondern den einen Glauben, der alles umfasst. Glaubst du denn, dass es nur einen Gott gibt? Auf jeden Fall. Es könnten ja auch mehrere Götter da sein. Kann es schon, aber ich glaube schon an den einen Gott. Du glaubst an den einen Gott. Nun habe ich so laienhaft so in Erinnerung Schamanen, das verbinde ich auch mit Heilen. Heilst du auch? Auf jeden Fall, das macht man auch als Schamane. Wie heilst du? Genau, also man hat verschiedene Methoden, wie man heilen kann. Also zunächst kann man halt Häuser oder Menschen oder Orte reinigen mit Räuchern. Also da nimmt man halt weißen Salbei, der ist getrocknet und spricht halt ein Gebet, verbindet sich halt mit den Erzengeln, mit den vier Himmelsrichtungen, den Elementen, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und dann räuchert man entweder den Raum oder den Menschen. Und beim Räuchern sieht man halt schon manche Sachen, also die bei Menschen halt schieflaufen. Also die Besetzung oder halt Familienangehörige, die noch nicht... Also die noch nicht ins Licht gegangen sind zum Beispiel. Okay, kannst du denn auch eine Krankheit heilen? Also ich maße mir nicht an, heilen zu können, aber ich maße mir, also ich finde es halt immer so anmaßend, was manche so gerade im Esoterischen betreiben, dass sie sagen, oh, ich kann gegen Krebs heilen mit irgendwelchen Misteltherapien oder so. Also ein seriöser Mensch oder Schamane würde es halt nie machen. Also ich denke halt, dass ich Menschen begleiten kann. Ja, verstehe. Und ich finde es halt immer witzig, wenn Ärzte so sagen, ah, ein Heilpraktiker oder ah, eine Schamane, das ist alles Scharlatan, die wollen die Leuten halt bloß das Geld aus der Tasche ziehen. Weil ich sag mal so, nicht jeder Chirurg schafft auch einen Krebs wegzubehandeln. Ne? Was ist, wenn man das so profan sagen kann, das oberste Gebot einer Schamanin? Ist eigentlich die bedingungslose Liebe. Mhm. Und die verbindet mich natürlich wieder mit dem Christentum. Und mit dem Buddhismus und auch, außerdem, genau. Auch mit vielen anderen Religionen. Mhm. Gibt es im spirituellen Weltbild einer Schamanin das Böse? Also auf jeden Fall. Mhm. In Form, also negative Energien halt. Ist dieses Böse besetzt mit einer Gestalt wie den Teufel? Nee. Das nicht. Es gibt ja auch halt also negative Aspekte Menschen, ne? Halt wie Neid und halt gestörte Energien und also ich glaube auch nicht, dass es den Teufel gibt. Halt. Warum deiner Auffassung nach und nach deinem Glauben, warum gibt es das Böse? Genau, und da ist der Punkt, wo mich die Esoterik halt am meisten weitergeführt hat, weil ich habe mich als Christin halt immer gefragt, warum wird dieser kleine Säugling halt schon mit Krebs geboren und oder wo liegt die Gerechtigkeit? Einer geht nachts die Straße lang, passiert nichts und eine Minute später ist der andere am falschen Ort und wird irgendwie verprügelt oder so. Und da konnte die Kirche stand halt ein bisschen sprachlos da und konnte man nur sagen, ja, Gottes Wille. Und dann dachte ich immer, wie kann Gott wollen, dass jemand krank wird oder so elendig sterben muss oder so, ne? Wie ist heute deine Antwort? Genau, und da gibt's halt keine Antwort. Und da sagt die Esoterik halt, dass jeder Mensch mit einem vorherigen Lebensplan oder festen Willen auf die Welt geboren wird. Und er hat sich halt vorher ausgesucht, welche Ziele er hier auf der Erde lernen möchte. Also zum Beispiel Demut oder dass manche halt, es klingt irgendwie so makaber und man erntet auch viel Sarkasmus und teilweise auch viel Spott, wenn man sagt, manche Menschen sind halt kommen halt nur noch mal auf die Welt, um noch mal zu sterben halt. Mhm. Also um bewusst zu sterben. Aber das ist ja schon ein komisches theoretisches Konstrukt. Also da bin ich auch noch unentschlossen. Also ich bin auch nicht so ein Mensch, der jetzt blindlings alles glaubt. Aber das ist halt das Bild der Esoterik. Ja, das finde ich also ein bisschen seltsam. Also mir halt am besten ein vom Erklärungsmodell her. Wie siehst du es denn? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht dran, ich weiß es sogar. Wie ist findet dieses Leben als Individuation, wie wir uns hier kennen, weiter statt? Auf jeden Fall. Also ich hatte schon mal eine Nahtoderfahrung. Also ich hatte mit 18 mit meinem Freund zusammen einen furchtbaren Unfall auf der Autobahn. Mhm. Da haben wir uns mit 140 überschlagen und wir hatten Glück, dass vor und hinter uns keiner war, sonst wären wir gar nicht hier tot gewesen. Und da hatte ich halt auch, dass ich in dem Moment, obwohl wir uns so schnell gedreht haben, war mir irgendwie klar, ich werde jetzt sterben, aber ich war nicht panisch, ich war total ruhig. Und dann hatte ich halt auch so ein kurzes Lichterlebnis, dass ich so einen Tunnel gesehen habe mit Licht und ich fühlte mich so unendlich geliebt und war in dem Moment, ich dachte nur, schade, dass ich jung sterben muss, meine Mutter wird bestimmt total traurig um mich sein, aber ich war in dem Moment total, so eine tiefe Liebe, die man nicht erklären kann. Glaubst du denn, dass im Jenseits die so wie wir sie hier kennen, so weiterlebt? Also körperlich nicht. Ich denke auch, dass man halt nur so seelenweise weiterlebt. Also halt einen anderen Körper bekommt, halt so nicht Körper. Mhm. Gibt es eine Wiedergeburt? Auf jeden Fall. Also ich hatte auch schon Rückführungen in vergangene Leben und die waren so, jeder würde sagen, es ist Humbug, aber wenn man es selbst erlebt hat, dann glaubt man halt daran, wenn man es selbst erfahren hat. Ja, wie viele Wiedergeburten gibt's denn? Das weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe mich schon, so in zwei, drei Leben habe ich mich schon gesehen vorher. Mhm. Aber da sind wir ja tief so im Glauben, ne? Das kann man jetzt glauben und man kann es auch sein lassen. Genau. Ja. Was sagst du, hat dir diese Einstellung, diese spirituelle Überzeugung, was bringt das für dein Leben? Also die hat echt mein ganzes Leben zum Ziel geführt und dass ich meine Berufung gefunden habe. Also nach dem Abitur wusste ich halt nicht, was ich machen wollte. Ich hatte viele Interessen, halt Politik oder irgendwie Medizin oder so. Und konnte mich nicht festlegen und heute weiß ich, dass halt mein Weg ist, Menschen zu heilen, Menschen zu helfen, die zu begleiten. Also ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Heilpraktiker und möchte die Sache halt auch... Ach so, verbindest das ja mit dem Beruf dann auch. Also ich möchte nicht nur so ein irgendwie religiöser Spinner sein. Und also mich riecht es immer auch so bei Questico oder Astro TV, wenn ich immer sehe, wie schnell die Karten auslegen und dann gleich irgendeine Lösung parat haben. Also mir tut es wirklich leid um alle diese Scharlatane, die Leute abziehen und dass dann auch so ein Bild von der Esoterik erzeugt wird im Fernsehen immer, da nimmt die ihren Stein und ihre Glaskugel. Ja, ja. Hat ein schlechtes Image. Das finde ich schade eigentlich. Hm? Lorin, danke. Dir auch, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Weltsicht einer Schamanin. Aber vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss noch. Und damit nehme ich Bezug zum ersten Anruf zu Daniel. Glaubt die Schamanin an die Evolution? Also ich glaube auf jeden Fall an einen großen Gott und dass da alles möglich ist. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, die Bibel ist jetzt das Nonplusultra. Das muss genau in 7 Tagen erfolgt sein. Aber ich finde es halt bemerkenswert, dass in diesen ganzen Sendungen, die so kommen, so über Astronomie und so, dass auch drin vorkommt, dass die Naturwissenschaft Gott beweisen will, also dass sie Gott nicht ausschließt. Mhm. Ja, es gibt ja auch immer wieder die Berichte darüber, dass also Wissenschaftler von Weltrang durch ihre wissenschaftlichen Studien zu gläubigen Menschen geworden sind. Das finde ich auch mal bemerkenswert. Ja, weil sie eben, und das ist ja auch völlig klar, dass sie an ihre Grenzen stoßen, dass sie an die Grenzen der Ratio stoßen und eben ganz viel mit Ratio nicht erklärbar ist. Und vor allem, dass man halt dadurch auch sieht, wie toll Gott ist, also wie groß er ist, dass er halt, allein wenn man so eine Blüte nimmt, wie filigran die gemacht ist, da denkt man immer, das kann nicht einfach so dahin gepumpt werden sein, sondern es ist wirklich so mit so viel Durchdacht halt, oder unser ganzer Körper, diese ganzen Abläufe, ich finde ich wahnsinnig durchdacht halt. So, Lorin, jetzt hoffe ich, dass du vielen Menschen helfen kannst und du bist ja niemand, der missionieren will. Das ist schon mal sehr sympathisch. Und tu Gutes. Oh, danke schön. Alles Liebe von Herzen. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, 0800 220 5050. Unser Thema heißt, mein Glaube ist mir heilig. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die stark in einem Glauben sind. Egal in welchem Glauben. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf auch wieder einen sehr jungen Anrufer. Auf Davis. Davis, stimmt das? Einen schönen guten Abend, Domian. Grüß dich. Davis, ne? Genau. Davis, 18 Jahre alt. Genau. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Ja, also ich bin überzeugter Atheist, auf jeden Fall. Jetzt kommt das Gegenprogramm. genau. Warum? Ich bin Atheist einfach aus dem Grund, dass ich der Meinung bin, dass Religion der Menschheit an sich bisher keinen Frieden gebracht hat, sondern bisher einfach nur Leid und Schmerz in der Hinsicht. Warum meinst du das so? Sag's mal konkreter. Ich sag das konkreter einfach aus dem Grund, dass Religion an sich, also ich gehe jetzt mal explizit auf den Islam und den Christentum ein, eine sehr überkonservative Norm hat. Zum Beispiel auch diese Radikalisierung gegenüber Homosexuelle oder den Sexualverhalten von Menschen, und dass sowas einfach als schlecht und etwas Böses dargestellt wird, finde ich sehr schlecht. Das sehe ich genauso wie du. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Das allein macht eine Religion ja noch nicht aus. Genau. Das Grundgebäude ist ja, dass man an ein höheres Wesen glaubt. Genau. Und dass man Eigenschaften mit diesem höheren Wesen und Sinnhaftigkeit verbindet. Warum glaubst du nicht, lassen wir mal jetzt die Details vom Islam und Christentum und moralische Gesetze, lassen wir das mal alles mal zur Seite. Warum glaubst du nicht an ein oder an mehrere höhere Wesen? Weil es für mich an sich keine Beweise oder Belege dafür gibt, dass es eine höhere Macht gibt, also. Aber es gibt ja auch nicht den Gegenbeweis. Ja, das schon, aber es gibt eben von der Bibel her, was in der Bibel steht, mit denen kann ich mich einfach nicht wiederfinden. Lass mal die Bibel raus. Okay. Ja. Lass mal diese ganzen traditionellen Sachen raus, die einen vielleicht abschrecken könnten. Lass uns beide einfach darüber reden. Wir leben in einem Universum voller Geheimnisse und wir wissen eigentlich ganz wenig nur. Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir wissen nicht, wie dieses Universum entstanden ist. Wir begreifen letztendlich nicht, dass wir sterblich sind. Also es ist alles geheimnisvoll. Warum könnte nicht eventuell hinter diesem großen Geheimnis doch eine höhere Macht stehen? Weil ich einfach an sich keinen direkten Beleg dafür habe, dass es diese höhere Person gibt. Also ich glaube an sich, dass es alles eine natürliche Begebenheit dafür ist, dass die Welt existiert und dass wir auch selber als Mensch existieren. Okay, das heißt, für dich ist Evolutionstheorie ganz klar, das war so, das genau, ist so. Und Urknall auch ganz klar, so ist die Welt entstanden. Ja, genau. So, aber das hier, jetzt kommt ja die Frage, die wir gerade schon, die ich im Gespräch mit Daniel erörtert habe. Wer hat's denn zum Knallen gebracht? Das ist natürlich unklärbar, aber ich bin der Meinung, auch aus Überzeugung, dass das natürlich alles natürlich auch belegbar ist. Ich meine, vor 200 Jahren hätten wir auch bestimmt nicht herausgefunden, dass der Mensch auch von Affen stammt oder generell wie die Evolutionstheorie jetzt ist. Aber ich bin auch der Meinung, wenn wir einfach mit der Zeit einfach denken und forschen, dass man auch sowas auch einfach herauskriegt. Aha, du meinst also, wenn die wissenschaftliche Entwicklung jetzt so rasant weitergeht und wir beamen uns mal ins Jahr, also vielleicht 300 Jahre weiter oder vielleicht 1000 Jahre weiter, dass man selbst auch diese ganz großen Zusammenhänge irgendwie irgendwann begreifen wird. Genau, also ich bin nicht so der Mensch, der jetzt so direkt konservativ denkt oder so klein denkt, dass man das alles sofort jetzt erklären muss, sondern ich bin auch wirklich jemand, der auch sagt, wenn man einfach mehr darüber nachdenkt und sich die Zeit dafür nimmt, dass man auch da irgendwann die Wahrheit auch findet. Du glaubst, das menschliche Gehirn fasst diese Zusammenhänge? Ja, ich weiß ja nicht, was jetzt auch noch in 200 oder 300 Jahren noch möglich ist, von der Wissenschaft her natürlich. Aber es ist alles möglich an sich. Also ich hätte auch nicht, vor 200 Jahren hätten man auch damals bestimmt nicht gedacht, dass der Mensch auch jetzt direkt so von... Kann man so eine These kann man durchaus vertreten. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Aber wir beide sind uns doch auch einig, dass deine Haltung auch eine Form des Glaubens ist. Denn du glaubst ja daran, dass es Gott nicht gibt und kannst das ja auch nicht beweisen. Ja, genau. Also es ist halt der Glaube am Nicht-Glauben, wenn ich das jetzt mal so doof genau. sagen darf. Ja. Ja. Ja. Also natürlich ist es halt natürlich meine eigene Meinung. Warum tendierst du zu dieser extremen Haltung? Das ist ja eine ganz klare Position. Du könntest ja Agnostiker sein. Und sagen, naja, ich halte alles für möglich, ich weiß es aber nicht. Einfach an der Hinsicht, dass ich nicht denke, dass eine gewisse Person oder ein gewisses Etwas über uns herrscht, beziehungsweise über uns entscheidet. Weil du nicht glaubst, ne? Weil du daran nicht glaubst. Weil ich daran nicht glaube, ich könnte natürlich Agnostiker sein, aber ich... glaub einfach nicht direkt, dass etwas Höheres existiert. Aber ist ja schon lustig, dass wir alle, egal ob wir nun gläubig sind oder nicht, wir sagen immer, ich glaube. Niemand kann sagen, ich weiß. Ja, genau. Aber jeder denkt eben, das ist seine, dass es so ist. Du als Atheist, was ist für dich der Sinn des Lebens? Du bist 18 Jahre alt, hast dir wahrscheinlich schon viele Gedanken darüber gemacht. Das macht man, wenn man so in das Alter kommt zum ersten Mal, richtig? Was ist der Sinn des Lebens? Für mich, der Sinn des Lebens ist eigentlich schwer zu fassen. Für mich ist der Sinn des Lebens, dass man einfach wirklich sein ganzes Leben damit verbringt, zu leben. Na gut. Das klingt jetzt doof, aber ich bin der Meinung, dass wir einfach... Aber wie soll man leben? Dass man einfach sein Leben in einer gewissen Hinsicht genießen soll. Und also nur Spaß haben. Was heißt nur Spaß haben? Natürlich auch zu arbeiten und was aufzubauen, vielleicht an der Mitentwicklung der Welt auch natürlich mit beizutragen. Und es ist einfach so, dass man irgendwann heiß stirbt und dann ist eben auch das Leben zu Ende. Für mich ist einfach der Sinn des Lebens wirklich, dass man versuchen soll, dass man sein Leben so weit wie möglich ausbaut. Wenn ich das auf den Punkt bringen darf. Ja. Was ist der Tod? Was bedeutet der Tod für dich? Der Tod für mich ist direkt, man stirbt und man landet unter der Erde. Also ich glaube nicht direkt an ein Leben nach dem Tod, das ist für mich ein bisschen, es ist einfach unrealistisch daran zu glauben für mich. Ja, da wäre ich jetzt aber auch baff, wenn du gesagt hast, ja, ich glaube ja auch nur an ein Leben nach dem Tod, dann das gäbe keinen Sinn. Nee, meine, dass es für kein Leben nach dem Tod gibt. Ja, genau. Das meine ich. Also nach dem Tod ist für mich Schluss. Also da bin ich der Meinung... Also wie ich es vorhin etwas salopp sagte, Stecker raus, Maus ist tot, alles, genau. Der Körper also verwest. Ist meiner vorbei. Meinung nach, so sollte es gehen. Man weiß es natürlich nicht. Jetzt hast du gerade deine Vorredner auch gehört, die Lorraine und den Daniel, die beide in ihrer Weise sehr gläubig sind. Was hältst du von sehr gläubigen Menschen? An sehr gläubigen Menschen das ist schwer zu sagen. Also ich akzeptiere sie auf jeden Fall und ich respektiere auch ihre Meinung, aber es ist für mich einfach irgendwo ein kleinkariertes Denken. Mhm. Und natürlich, sie können an alles glauben. Man hat ja eine freie Meinungsäußerung hier und auch eine, man kann sich auch hier frei entfalten, aber für mich persönlich ist es einfach nichts. Ich finde, jeder Glaube ist absolut zu tolerieren. Solange der Gläubige nicht versucht, mir seinen Glauben aufzudrängen und mir seine moralischen Grundprinzipien auch aufzudrücken. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist alles okay. Ja, genau, da bin ich auch der Meinung. Also ich bin generell von jeglicher Form gegen Radikalisierung von allen, von Politik oder auch von Religion. Bin ich absolut dagegen und solange man mich damit in Ruhe lässt, dann habe ich auch gegen diese Person auch nichts. Ja. Natürlich, was man auch so sieht, draußen Zeugen Jehovas oder Salafisten, was es alles auch gibt, die auch Schriften aufdrängen oder sich dann auch einreden wollen, dass dein Glaube doch falsch ist und alles, was du glaubst, ist ja gar nicht wahr, so nach der Richtung. Das finde ich dann auch irgendwo sehr respektlos. Und was glaubst du denn, dass es jetzt und seit Jahrtausenden so ist, dass die Religionen einen so großen Zulauf haben? Ich bin der Meinung einfach auch von damals auch noch, also Jahrhunderte hinweg, dass einfach der Mensch sich vieles nicht erklären konnte. Und dass der Mensch einfach auch eine gewisse Antwort auf etwas gebraucht hat. Also zum Beispiel zu den Römerzeiten, wie der Mensch entstanden ist, dann hat man vielleicht auch gesagt, ja, Gott weiß es und Gott hat sie erschaffen, weil man selber noch nicht so weit war, das zu sagen, dass das so entstanden ist quasi. Dazu haben vielleicht die Menschen Gott gebraucht einfach. Oder auch Menschen, die einfach psychisch irgendwann so schwach war und selber einfach nicht mehr großartig denken konnten, dass die einfach einen gewissen Zulauf gebraucht haben, wo sie einfach Kraft ausschöpfen können. Das ist auf jeden Fall eine Theorie. Das ist so meine Theorie. Davis, du warst ein toller Gesprächspartner. Vielen Dank für deinen Anruf und für deine Schilderung und dass du uns so deinen Standpunkt dargelegt hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Domian, eine Sache noch. Ja. Dürfte ich ein Autogramm von dir haben? Ich bin ein sehr, sehr großer Fan deiner Sendung. Sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Abend noch. Ja, ciao. 0800 220 5050, 1.42 Uhr und hier ist Detlef. Detlef ist 47. Guten Morgen, Detlef. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Detlef. So, du bist auch ein gläubiger Mensch. Kann man so sagen, ja natürlich. Ja. An was glaubst du? Erstmal, dass es einen Gott gibt. Einen Gott. Ja, genau. Naja, muss man ja immer fragen. Ne? Also früher gab es... Ja, ist richtig. Ne? Es gibt auch Religionen, da sind mehrere Götter, gerade im asiatischen Raum. Ich bin mehr so der in der Theokratie, also Theokratie, also ein Gott, glaube ich. Und, und ich bin auch ein Zeuge Jehovas. Und du bist Zeuge Jehovas? Ah ja, dann ähnelst du so ein bisschen dem, was Daniel am Anfang erzählt hast. Ich glaube, ihr geht auch sehr wörtlich mit der Bibel um, ne? Es gibt schon Passagen, die sind symbolisch zu verstehen. Aber an und für sich, sag ich mal, habe ich gehört, dass er wirklich daran glaubt, dass der Schöpfungstag oder die Geschichte so zu nehmen ist, dass das Ganze in 7 Tagen vollstatten ist. Das glaubst du nicht. Das kann man, wenn man die Bibel auch liest, selber liest, auch an 2, 3 Passagen dann auch im Laufe der Bibel auch selber erkennen, dass die nicht ganz so ist. Ne? Also Gott hatte eine andere Zeitrechnung und bei ihm sind 1000 Jahre ein Tag. Ne? Also so, genau, dass so könnte man es dann auch wieder deuten, ja. Wir haben die Zeugen Jehovas soweit ich weiß, eine sehr klare Vorstellung, was nach dem Tod passiert. Vor allen Dingen, wenn man Zeuge Jehovas sein Leben lang war. Vielleicht erklärst du uns das mal. Wir als Jehovas Zeugen sagen ganz klar, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Insofern, dass man der Tod an sich, man halt schläft. Dass man halt nicht, also hier muss ich wieder etwas unterscheiden, nicht alle Zeugen Jehovas kommen in den Himmel. Einige wenige schon. Also, und die, die nicht Zeugen Jehovas sind, die kommen überhaupt nicht in den Himmel. Das kann man so sagen. Muss man dann so leider so ausdrücken. Also, ja. Also wir anderen. Es kommen ja auch nicht alle Zeugen Jehovas hin. Okay, das wissen wir gar nicht. Wohin kommen wir? Ich bin kein Zeuge Jehovas. Wohin komme ich, wenn ich tot bin? In die Hölle? Also ich komme auch nicht in den Himmel. Okay. Also wenn wir beide schon mal nicht in den Himmel kommen, also die Hölle gibt es sowieso schon mal nicht. Ja, wohin kommen wir denn? Die Hölle ist ja schon mal nicht biblisch. Wir haben die Hoffnung, und das haben wir auch als Überzeugung, dass das Paradies hier auf die Erde kommt und nicht im Himmel ist. Okay. Denn im Himmel ist etwas anderes vorgesehen. Okay, aber noch mal die Frage, wohin komme ich? Du bleibst hier auf der Erde. Du hast die Möglichkeit, hier auf der Erde zu bleiben. Ja, aber ich bin doch dann tot auf der Erde. Ja, aber du hast ja auch, du wirst ja, und wie auch jeder andere, der verstorben ist, auferweckt. Achso, das dann schon. Ich werde auferweckt und dann sitze ich hier wieder auf der Erde. Und dann, was mache ich dann? Ja, dann, das hatte ich auch schon in der Reaktion gesagt, es ist ein Auftrag erteilt worden, Adam und Eva, und dieser Auftrag ist ja bis heute noch gar nicht erfüllt worden. Und dieser Auftrag müsste eigentlich erstmal erfüllt werden. Das heißt, wir werden alle, die auf der Erde leben werden, die Erde umkrempeln in positiver Hinsicht. Ach du lieber Gott, dann steht uns aber richtig viel Action bevor und Arbeit. So sieht das aus. Und ihr, also die guten Zeugen Jehovas, die sitzen dann schön im Himmel und machen sich's nett da. Oder wie? Also ich komme ja jetzt nicht in den Himmel, ich bin ein Zeuge Jehovas. Okay, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Warum? Du bist Zeuge Jehovas, kommst aber nicht in den Himmel. Warum? Nein, weil es gibt eine kleine Anzahl, die in den Himmel kommen, laut der Offenbarung. Das sind diejenigen, die von denen Jesus Christus in dem Vaterunser Gebet gesprochen hat, darum, dass wir beten sollten, um das Reich Gottes, das in dem Himmel aufgerichtet wird oder schon aufgerichtet worden ist. Wie viel Tausend passen denn da rein? Also laut dem Bibelbericht gibt es eine Anzahl von Engeln, die weit über unsere Vorstellungen übertreffen, Milliarden mal Milliarden. Und laut Offenbarung kommen 144.000 Auserwählte. Okay, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und du weißt, dass du nicht unter den 144.000 sein wirst. Richtig. Warum? Genau. Warum? Wer weißt du das? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe die Zuversicht, hier auf der Erde weiter zu leben in einem Paradies und verschwende keinen Gedanken daran, in den Himmel zu wollen. Nun gibt es Glaubensbrüder und Glaubensschwestern von mir, die verspüren den Drang, mit der Regierung mitzuregieren und haben die Hoffnung, in den Himmel zu kommen. Das heißt, du verzichtest quasi freiwillig auf den Himmel und möchtest... Nein, wird eigentlich durch den Heiligen Geist Gottes jemanden gegeben. Achso, das heißt, dir hat der Heilige Geist gesagt, du wirst nicht in den Himmel kommen, sondern... Nee, der Heilige Geist... Woher weißt du das denn? Weil es gibt, wir sind ja 8 Millionen Zeugen Jehovas weltweit. Mhm. So, und davon kommt ein kleiner Teil im Moment, wenn man unsere Literatur liest, kann man das machen, von diesen 8 Millionen sind es knapp 13.000 noch, die in den Himmel kommen. Das ist also verschwindend gering. Die haben aber die Hoffnung gegeben, durch den Heiligen Geist Gottes in den Himmel zu kommen. Aber jetzt ist mir immer noch nicht klar, warum du nicht in den Himmel kommst. Sag's doch mal mit einem Satz. Das muss ja ganz einfach erklärbar. Sag's doch mal mit einem Satz. Weil ich nicht den Wunsch verspüre, in den Himmel zu wollen. Also weil du freiwillig darauf verzichtest quasi. Ja, also ich würde gerne liebend morgens den Sonnenaufgang erleben wollen oder abends den Sonnenuntergang und willst hier ackern, während die anderen da oben... Ich denke schon, dass die anderen da oben auch ihre Aufgaben haben und da nicht den ganzen Tag in der Hängematte hängen. Glaube ich eher schon. Aber Detlef, jetzt mal im Ernst. Jetzt sind wir wieder bei der Wissenschaft. Alle seriösen Wissenschaftler sagen, dass die Erde als Planet so und so viel... Noch bestehen wird und dann wird die Erde, weil die Sonne kollabiert, wird die Erde von der Sonne verbrannt. Das heißt, die Erde wird vernichtet. Wissenschaftler Ja, den die Wissenschaftler sagen, also die große Mehrheit sagt das so, dass aus den 11 Milliarden die Sonne verglühen wird und dann halt, ich hatte das auch schon in der Reaktion so gesagt, wenn jemand ein Auto reparieren kann, dann kann er das reparieren. Wenn jemand ein Haus reparieren kann, dann kann er das auch. Warum sollte Gott nicht das Universum so wieder reparieren, dass wir Menschen weiter auf der Erde... Der dreht nochmal dran und dann wird es wieder gut. Ich verstehe. Ja. Detlef, das ist jetzt alles sehr, sehr interessant, was wir beide besprochen hier haben. Und es birgt auch eine gewisse Komik, finde ich. Du scheinst mir ein Mensch zu sein mit klarem Verstand und mit Vernunft. Völlig vernünftiger Mensch. Kann man denn an so ein Geschwurbel glauben? Kann man an so ein Geschwurbel glauben? Wenn man sich mit der Bibel beschäftigt. Woher weißt du das denn alles? Das ist doch alles ausgedachtes Zeug von irgendjemand, der das mal irgendwohin aufgeschrieben hat und ihr lauft dem hinterher und glaubt dran. Ja. Es hat so den Anschein, dass das so ist, könnte man im ersten Moment auch so vermuten, ganz klar, weil das erstmal nicht so einleuchtend ist, weil wir heute im 21. Jahrhundert schon mit ganz anderen Dingen konfrontiert werden. Wenn man die Bibel als ein altes Märchenbuch abtut, okay, kann man machen. Ne? Man kann sich aber auch intensiver damit beschäftigen. Ja, aber intensiv heißt, als wenn ich arbeite in Altenpflege, wenn ich mich da 3 Jahre hingekniet habe, mir den ganzen medizinischen Krams reingedonnert habe in den Kopf, kann man das mit der Bibel auch machen. Und wenn man das dann halt logisch macht und neutral macht, dann kommt man zu einem gewissen Verständnis der Bibel. Aber solche Theorien, dass dann ein paar auf der Erde wieder auferstehen und hier irgendwas gut machen, dann kommen 13.000 dahin und das ist doch alles. Also. Ja, wie gesagt, man muss sich da neutral mit beschäftigen und jeder ist da eingeladen, das zu machen. Was meinst du, wie früher in meiner gläubigen Phase als Christ habe ich mich sehr viel auch mit anderen Richtungen befasst, auch mit den Zeugen Jehovas und bin wirklich da offen und neutral rangegangen und irgendwann dachte ich nur, also jetzt entschuldige, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber ich habe dann für mich damals gedacht, als ich die Schriften auch gelesen habe, nee, so einen Schwachsinn ziehst du dir nicht weiter rein. In der evangelischen Kirche war mir schon vieles viel zu merkwürdig, dieses ganze Konstrukt Vater, Sohn, Heiliger Geist und weiß ich was. Aber bei euch ist es ja noch konkreter und insofern für mich noch absurder mit den 13.000 im Himmel und sowas. Ja, wie gesagt, wenn man sich mit der Bibel beschäftigen würde und kann man das eine oder andere auch erfahren und auch besser verstehen. Ne? Gerade wenn es um biblische Prophezeiungen geht, ist das auch nochmal hochinteressant. Gerade Daniel Bibelbuch mit der Offenbarung in Verbundenheit, mit der Offenbarung kann man gerade in der heutigen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, vieles erkennen, was auf der Erde passiert. Was meinst du, in wie vielen Jahrhunderten die Leute schon glaubten, das zu erkennen? In jedem Jahrhundert passieren grauenhafte Sachen und man glaubt, das sind jetzt die Offenbarungen des Johannes. Lass mich noch eine persönliche Frage stellen. Wie lange bist du schon Zeuge Jehovas? Ich bin erst römisch-katholisch aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern sind sehr früh verstorben. Bin dann bei meinen Großeltern mütterlicherseits aufgewachsen. Mein Opa ist kein Zeuge Jehovas gewesen, meine Oma schon. Und so bin ich am Anfang erstmal zweigleisig gefahren, sag ich mal, und habe mich dann für mich dann hinterher entschieden, meine Mutter war zwar schon aus der Kirche ausgetreten, so war das für mich dann ganz glasklar. Weil ich auch in der Berufsschulzeit noch Religionsunterricht hatte, für mich dann ganz glasklar, ich werde ein Zeuge Jehovas. Ja. Für dich persönlich würdest du sagen, dass du quasi deine spirituelle Heimat gefunden hast. Ja. Und du glücklich und zufrieden bist in dieser religiösen Weltsicht. Absolut, absolut. Auch gerade beruflich sehe ich das jeden Tag. Dann bin ich heilfroh, ein Zeuge Jehovas zu sein. Detlef, dann habe auch ich das auch zu akzeptieren, auch wenn ich damit nicht übereinstimme, aber das ist das Entscheidende, was du gerade gesagt hast. Das ist dein Weg und deine Sichtweise und Ich respektiere auch meine Arbeitskollegen, auch in welcher Form die auch immer zusammenleben, wie auch immer, und wir vertragen uns auch ganz gut. Dann wünsche ich alles Gute weiterhin dazu und danke auch für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. Und hier ist die Isa. Isa ist 27. Guten Morgen, Isa. Ja, guten Morgen. Der Isa. Ach, der Isa. Entschuldige bitte. Das war aber jetzt ein Fauxpas. Der Isa. Kein Problem. Erstmal freut mich, dass ich durchgekommen bin und ich finde deine Sendung echt super, muss ich sagen. Dankeschön. Der Isa. Was ist das für ein Name, Dann, Isa? Also das ist ein arabisch-türkischer Name. Es kommt aus dem, also Jesus ist die deutsche Bezeichnung dafür. Und ach. Ja, ganz genau. Dann jeder Prophet Jesus. Könnte man dich auch Jesus nennen? Auf Deutsch. Ja, ich heiße Isa, aber wie gesagt, das ist halt vom Propheten Jesus die arabische Bezeichnung. So, welchem Glauben hängst du an? Also ich bin gläubiger Muslim. Ja, und Jesus ist ja eben auch ein Prophet im Islam, das wissen einige Leute gar nicht und wird ja als Prophet auch respektiert. Absolut, absolut. Das ist für uns ein ehrenhafter Prophet und Gesandter Gottes. Mhm. Und wir Muslime lieben auch diesen Gesandten. Also ist für uns ein wichtiger Mensch in unserem Glauben. Wie stark bist du im Glauben? Also ich sag mal so, ich versuche meine Pflichten zu erfüllen. Ich bete 5-mal am Tag, ich faste, ich gebe meine Almosen und versuche natürlich so konsequent wie möglich meinen Glauben auszuleben. Mhm. Nun steht der Islam ja nicht so gut da in der Weltöffentlichkeit, wie ich sag, Stichwort ISIS, Terroranschläge und so weiter. Was denkst du dazu? Ja, also ich denke, da werde ich auch für viele Muslime sprechen. Ich verurteile solche Aktionen, die ISIS auch ausüben, weil das ist auch total unislamisch. Da wird der Islam leider dazu instrumentalisiert und schlecht dargestellt. Aber im Endeffekt ist es absolut ein No-Go und ich verurteile das absolut. Wenn du in diesem Sinne ein Moslem bist, ein streng gläubiger Moslem, muss dir doch das Herz bluten, wenn du so schlimme Dinge siehst, die auf der Welt im Namen des Islam angestellt und angerichtet werden. Absolut, Domian. Also ich finde es sehr schade und das ist dann natürlich, das spiegelt sich dann wiederum hier in unserem Leben auch wieder, weil halt auch natürlich eine gewisse Diskrepanz oder auch Missverständnis entsteht, ne? Weil viele Menschen, viele Muslime haben dadurch auch zu kämpfen. Mhm. Und man kann als Einzelner, in Anführungsstrichen als Einzelkämpfer hier in Deutschland nur versuchen, wirklich sich positiv zu integrieren und den Islam auch so mitzugeben, wie der auch in Wahrheit ist. Ja? Mhm. Was viele auch nicht wissen, weil zum Beispiel, es werden ja nur die schlechten Sachen, ne? Oder sagen wir so, das, was die ISIS ausüben, kommt an die Öffentlichkeit. Mhm. Aber dass zum Beispiel der Koran so viel auch von Frieden spricht, zum Beispiel in Sure 2, Vers 224 oder in Sure 8, Vers 1 oder Sure 49, Vers 10, da spricht Gott direkt zu den Menschen und sagt, stiftet Frieden untereinander. Mhm. Und das wissen leider viele Menschen nicht. Mhm. Der Islam ist eine absolut friedliche Religion. Und für mich persönlich, ja. Du bist ein strenggläubiger Mann, wie du es gerade gesagt hast. Und was viele Menschen ja mit dem Islam auch assoziieren oder verbinden, ist, ich sage jetzt mal so ein Stichwort, nicht Gleichberechtigung der Frau. Was sagst du dazu? Ich sag mal so, man muss es ja auch erstmal so sehen. Der Mann und die Frau sind biologisch ja nicht gleich. Ja, das heißt, die haben unterschiedliche Rechte. Man kann jetzt nicht sagen, die haben die gleichen Rechte. Warum nicht? Die haben unterschiedliche Rechte. Das heißt, was viele Menschen auch nicht wissen, dass die Frau, wenn die zum Beispiel arbeiten geht, ja, und Geld verdient, sie darf sich das Geld für sich ausgeben. Sie muss es nicht an die Familie ausgeben. Und wenn der Mann wiederum arbeiten geht, muss er die Familie versorgen. Das ist ja wiederum was Positives für die Frau, was viele Menschen nicht wissen. Ist denn deiner Auffassung nach in gewisser Weise die Frau dann schon dem Mann untertan? Sollte sie es sein? Ja, untertan hört sich so negativ an. Also ich würde sagen, Mann und Frau sind gleichwertig, ja. Und sie sollten zusammen ein Paar bilden, ein positives Paar, die sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Und man kann jetzt nicht direkt sagen, unterwürfig. Das ist so ein Begriff, der sehr negativ assoziiert wird. Also vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Die Sendung ist gleich vorbei. Was sagt deine Islam-Auffassung zur Homosexualität? Also ich sage das, was Gott auch dazu sagt. Und zwar ist es so, dass Mann und Frau dazu erschaffen sind, um sich geschäftlich weiter zu vermehren. Und ich persönlich, ich habe nichts gegen Homosexuelle. Ich würde auch nie irgendjemanden dazu denunzieren. Ja. Aber erfreut. Aber ist nicht islamisch natürlich. Okay. Isa, die Sendung ist vorbei. Schade, aber wir haben noch ein bisschen reden können. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Dankeschön, ja. Tschüss. Bis dann, tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Bis dahin, ciao.